Die Pusta ist ja aus, ja ein mein Wohnort. Von Tompa. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Pusta ist ja aus, ja ein mein Wohnort. Von Tompa. Die Pusta ist ja aus, ja ein mein Wohnort. Mein Liebchen selbst kann ich nur sonntags sehen. Ich wohne auf der Horto Baccia Pusta. Ich kann nicht in die Kirche beten gehen. Glatt ist die Pusta, hat nicht Strauch noch Hügel. Die Kirchturmspitze lugt von fern herein. Hoch ist der Kirchturm, glitzert in der Sonne. Die Abendglocken läuten Pfingsten ein. Ich möchte beten, doch was hilft's? Ich kann nicht, weil ich zur Schule nie gegangen bin. Mein Mütterchen, die hätt mich's schon gelehrt, doch legte sie sich längst zum Sterben hin. Geh du hübsch in die Kirche beten, Liebchen, und wenn du fertig bist, dann such mich hier, lass mich dein kleines, frommes München küssen, 3 Wochen hörst du keinen Fluch von mir. Ende von Die Pusta ist ja aus, ja ein mein Wohnort. Von Tompa.